deinem Herzen steht eine Frage. Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Bist du es selber, du oder Jesus? Schau, wie so ziellos dein Leben zerrinnt. Kennst du das Leben? Fülle im Geist, Christus im Zentrum. Weißt du, was das heißt? Christus soll Mitte sein, Christus er ganz allein, Christus im Zentrum. Christus, das ist die Frage. Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Wirksames Beten, Frucht wie die Reben. Wer ist im Zentrum bei dir auf dem Thron? Kennst du das Leben? Fülle im Geist, Christus im Zentrum. Weißt du, was das heißt? Christus soll Mitte sein, Christus er ganz allein, Christus im Zentrum.